WDR 3. Bühne Radio. Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt ist zweifelsohne einer der meistgespielten Nachkriegsdramatiker auf deutschen Bühnen. Doch frei nach seinem Diktum, Kunst da zu tun, wo sie niemand vermutet, schrieb Dürrenmatt auch regelmäßig für das massenwirksame Medium Radio. 1954 verfasste er die dystopische Zukunftsvision »Das Unternehmen der Vega«. Es ist die Fortführung und Zuspitzung des Kalten Kriegs und gleichzeitig die Frage nach dem Sinn einer politischen Führung, die im Gewand eines Science-Fiction-Hörspiels daherkommt. Dürrenmatts Hörspiel wurde bereits 1955 von mehreren Rundfunkanstalten inszeniert. Für die Fassung des Schweizer Radios DRS von 1968 wurde das Hörspiel vom Autor um zwei Szenen ergänzt. Vor 25 Jahren starb Friedrich Dürrenmatt. Aus diesem Anlass hören Sie nun in Bühne Radio, hier auf WDR 3, das Unternehmen der Vega. Der junge Matthias Habich spielt Mannerheim, Peter Matic, den Minister für außerirdische Gebiete, die Regie führt Hans Hausmann. Abteilung Morgenröte, Abteilung Morgenröte, Regierungsbunker, Regierungsbunker, Präsident bereit. Präsident bereit. Sendet Geheimbericht Unternehmen Vega. Sendet Geheimbericht Unternehmen Vega. Präsident bereit. Präsident bereit. Moment noch. Einen Whisky, John. Bitte, Herr Präsident. Die verfluchte Bombe. Jawohl, Herr Präsident. Meine Frau. Hoffnungslos, Herr Präsident. Ich liebte sie sehr. Jawohl, Herr Präsident. Die halbe Bevölkerung. Einfach hin. Drei Viertel der Bevölkerung, Herr Präsident. Den anderen haben wir es aber auch gegeben. Und wie, Herr Präsident? Und meine Enkelkinder leben. So, jetzt könnt ihr mir den Bericht durchgeben. Abteilung Morgenröte. Abteilung Morgenröte, Regierungsbunker, Regierungsbunker, Präsident bereit, sendet Geheimbericht Unternehmen Vega, sendet Geheimbericht Unternehmen Vega, Präsident bereit, Abteilung Morgenröte, Agent des Geheimdienstes Mannerheim. Agent des Geheimdienstes Mannerheim. Sende Geheimbericht Unternehmen Vega zuhanden des Präsidenten. Sende Geheimbericht Unternehmen Vega zuhanden des Präsidenten. Sende aus Bunker 4. Sende aus Bunker 4. Betrifft seine Exzellenz Sir Horace Wood. Betrifft seine Exzellenz Sir Horace Wood. Zuerst die Aufnahme vom Start. Zuerst die Aufnahme vom Start. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Nun, das gilt uns, Mannerheim. Wir müssen die Erde verlassen. Die anderen Herren sind an Bord. Ich bitte Eure Exzellenz, den Hut aufzusetzen und die schwarze Brille. Selbstverständlich. Spione könnten uns erkennen. Das ist immer zu befürchten. Ist dies Ihre erste Raumfahrt, Sir Horace Wood? Die erste. Ah. Da staunen Sie. Jedes Kind segelt heutzutage zum Mond, macht eine Reise zum Mars. Unsere Träume sind wahr geworden. Aber ich liebe die Erde zu sehr und die Träume zu wenig. Ist ja auch kein Klima außerhalb unseres Planeten, das nur halbwegs angenehm wäre, hört man sagen. In der Tat, Exzellenz. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Exzellenz. Sie sind der Kapitän. Kapitän Lee. Darf ich Eure Exzellenz zur Kabine begleiten? Sie gehen zu liebenswürdig mit Leuten wie mir um, Kapitän. Mit Außenministern muss man gröber sein. Hier, Exzellenz. Sieht fremdartig aus. Dr. Mannerheim steht zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich schnalle Sie nun an, Exzellenz. Bitte. Geht es so, Exzellenz? Gefesselt. Ich gebe Ihnen etwas Curamin. Lass ich Sauerstoff und Helium in die Kabine strömen. Wie Sie wünschen. Möchten Exzellenz den Abflug beobachten? Bin neugierig. Sie sehen den Flugplatz. Spaßig. Kein Mensch zu sehen. Sie halten sich in den Bunkern auf. Ein schöner Morgen. Das rote Licht, Exzellenz. In 20 Sekunden starten wir. Schade, wegfliegen zu müssen. Wäre gern fischen gegangen. Noch 10 Sekunden. Und nun kommt auch noch die Sonne. Wir starten. Da sehen wir schon die Hauptstadt. Und nun das Meer. Die Erde fällt von uns weg, Mannheim. Ist der Druck auszuhalten? Es geht. Er nimmt zu. Etwas merkwürdig, wenn man es zum ersten Mal erlebt. Ruhig atmen. Gib mir Mühe. Die Vega muss eine Geschwindigkeit von 36.000 Kilometer in der Stunde erreichen. Mir unsympathisch. Mit dem Auto fahre ich nie mehr als 70. Mannheim. Exzellenz. Sie sind der Leibarzt des Präsidenten. Sein Reisearzt. Ich begleite ihn zum Mars. Und er bestimmte Sie, mich auf die Venus zu begleiten. Eine große Ehre, Exzellenz. Das gelbe Licht. Nun ist der Druck der Beschleunigung am größten. Offenbar. Das grüne Licht. Wir haben die nötige Geschwindigkeit erreicht. Die Anziehungskraft der Erde ist überwunden. Da wären wir. 8000 Kilometer über der Erde. Etwas hoch. Darf ich Exzellenz abschnallen? So ist mir auch wohler. Schön, die Erde. Nicht wahr? Ein gebogenes Schild. Schade, dass sie falsch ist. Falsch, Exzellenz? Ihre Bewohner sagen nicht immer die Wahrheit. Wünschen Exzellenz, den Beobachtungsraum zu besuchen. Führen Sie mich. Darf ich Oberst Rohr vorstellen? Oberst Camille Rohr? Gewiss, Exzellenz. Der vor einem Jahr den Handstreich auf Hanoi durchgeführt hat. Gewiss, Exzellenz. Und vor 3 Jahren jenen auf Warschau. Exzellenz besitzen ein gutes Gedächtnis. Nur mein Beruf, Rohr. Nur mein Beruf. Doch da kommt der Kriegsminister. Ah, da sind Sie ja gut. Ein Puff und schon schwebt man im Weltraum. Großartig. War auch begeistert, als ich dies vor 40 Jahren zum ersten Mal mitmachte. Ja, bequem geworden, das Raumreisen. Traf neulich einen Mummelgreis, dessen Urgroßvater noch die Pionierzeit erlebte. Die Brüder schwebten damals wie Engelchen in der Rakete herum und beim Start wurden sie zu Brei gequetscht. Hatten weder eigene Schwerkraft noch einen Schutz gegen die Beschleunigung. Ja, noch ein primitives Völkchen. Und da sieht man ja auch die Erde. Imposant. Eine frei schwebende Kugel, wie der Globus im Geografieunterricht. Der Himmel dunkelviolett mit einer Sonne drin und Millionen von Sternen. Ein Panorama, Ruth. Ein Panorama. Da lernt ihr endlich einmal im Außenministerium, was es heißt, einen weiten Horizont haben. Nun eine Aufnahme der Konferenz, die 3 Tage später an Bord der Vega stattfand, sämtliche Minister und Staatssekretäre vereinigte und von seiner Exzellenz Sir Horace Wood präsidiert wurde. Meine Herren, ich gebe zuerst einen kurzen Überblick. Seien wir uns im Klaren, was wir wollen, was wir tun müssen. Seit 1945 haben wir keinen Weltkrieg mehr gehabt.

Was sollen Sie denn nicht wollen? Zurückkehren, Eure Exzellenz. Ach, Unsinn, Mannerheim. Es gibt keine Hölle, die man nicht gern verlässt. Denken Sie an Bonstetten, er ist geblieben. Und andere Kommissäre auch. Da machen Sie sich keine Sorgen, junger Mann. Was soll es auf der Venus schon Gutes geben, das einen zurückhält? Ich kenne Bonstetten. Habe mit ihm in Oxford und Heidelberg studiert. War ein weltfremder Mensch mit konfusen Ideen. Kehren wir auf die Venus zurück, meine Herren. Es gibt nichts anderes. Und so kehrten wir denn zurück. Aufnahme der zweiten Landung auf der Venus. Die Exzellenzen schreiten gegen den Strand, mit Armeemänteln gegen den Regen und gegen den Sand geschützt. Puh, der Regen ist heiß, der Sand fast glühend. Die Temperatur an die 40 Grad. Eine Frau kommt uns entgegen. Ich schätze sie auf 30 Jahre. Sie ist wie die Männer gekleidet, ohne Schutz gegen die Wassermassen, die herunterfallen. Sie sind Herr Wood. Gewiss. Ich bin Irene. Sie wollen uns zu Herrn Smith und Herrn Smith Peterson und führen. Peterson können nicht kommen. Aber wir haben doch abgemacht. Sie haben einen Wal gesichtet, wie wir diese Tiere nennen. Sie sind zwar anders als die Wale auf der Erde, aber man kann sie essen. Die meisten Tiere hier können wir nicht essen. Es ist wichtig für uns, dass wir Wale jagen. Bei allem Respekt vor diesen essbaren Walen, die auch ein wenig in meine Domäne fallen, da ich der Minister für außerirdische Gebiete bin. Mit wem sollen wir jetzt verhandeln? Mit mir. Mit Ihnen? Ich bin die neue Bevollmächtigte. Peterson hat mir alles erzählt. Sie können in der Kantine des Spitalchefs verhandeln, wo ich Schwester bin. Der Arzt hat es mir erlaubt, aber nicht lange, hat er gesagt. Die achte Aufnahme. Kantine des Spitalchefs. Primitiv. Alles nass. Der Verhandlung mit der Krankenschwester geht ein Gespräch der Minister voraus. Gehen wir zurück. Ich habe stets meine warnende Stimme. Ihr Plan ist gescheitert, Wood. Aber warum denn? Sie wollten Smith und Peterson als Regierung anerkennen? Und nun sind Sie Wale fischen gegangen? Ach, nie ist eine diplomatische Mission auch nur annähernd so beleidigt worden. Man hält uns in einer verstunkenen Kantine zum Narren. Wenn wir nicht die Russen auf dem Buckel hätten, wäre es unsere Pflicht, diesen Kerlen den Krieg zu erklären. Na, wir haben doch da noch unseren irdischen Stolz. Nun? Sir Horace Wood, heißt das, dass Sie diese Krankenschwester zur Regierung der Venus ernennen wollen? Natürlich. Das ist doch unmöglich. Ein Spiel geht erst dann verloren, wenn man nicht mehr mitspielt. Herr Wood, das ist mir zu hoch. Ich verstehe von Politik überhaupt nichts mehr. Nur die Politik von Eseln ist zu verstehen, lieber Kriegsminister. Ja, was hört man denn da für ein Stöhnen, Mannerheim? Ich glaube, eine Geburt, Eure Exzellenz. Darum ist Irene verschwunden. Wir werden zwischen Wöchnerinnen verhandeln müssen. Ach, diese Hitze. Da kommt die Krankenschwester endlich zurück. Meine Herren, ich habe meinen Mann mitgebracht. Er ist taubstumm. Ein Leiden, das hier oft vorkommt. Er wird eine Suppe essen, wir haben keinen anderen Raum. Aber gewiss doch. Was haben Sie uns zu sagen? Als Chef unserer Mission darf ich die Mitteilung machen, dass die Vereinigten Freien Staaten der Erde Sie als Bevollmächtigte offiziell anerkennen und damit als Staatsoberhaupt. Das verstehe ich nicht. Wir würdigen durchaus den Umstand, dass die Bevölkerung der Venus keine Regierung braucht, bedingt durch die Abgeschlossenheit des Planeten vom übrigen Sonnensystem. Doch da nun die Vereinigten Freien Staaten der Erde die Venus politisch anerkennen, ist eine Regierung formell notwendig. Der Bevollmächtigte der Venus ist so automatisch mit der Regierung der Venus identisch. Ich bin Krankenschwester. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie sagen. Auch nicht nötig. Es ist dies ein rein diplomatisch-arbeitstechnischer Vorgang, der uns erlaubt, mit der Bevölkerung der Venus Verträge abzuschließen. Gut, wenn Sie durchaus wollen. Ich bin das Staatsoberhaupt. Ich denke mir nun einen feierlichen Staatsakt. Wir rufen möglichst viele Venus-Bewohner zusammen. Wieso denn? Um Sie als Staatsoberhaupt einzusetzen.

Und nun? Du siehst, ich bin Arzt. Und operierst ohne Narkose. Die Zigarette schmeckt nicht mehr. Ich habe Durst. Hier. Abgekochtes Wasser. Ja, danke. Das teuflische Licht und die stinkige Luft macht mir übel. Es gibt keine andere Luft, nur das Licht wechselt. Zitronengelb, manchmal sandig rot. Wir müssen alles selbst schaffen. Werkzeuge, Kleider, Schiffe, Funkapparate, Waffen gegen die riesigen Tiere. Alles fehlt. Die Erfahrung, das Wissen, das Gewohnte. Das Vertrauen in den Boden, der sich ständig verändert. Keine Medikamente. Pflanzen, Früchte, die man nicht kennt, die meisten giftig. Auch an das Wasser kann man sich noch langsam gewöhnen. Es schmeckt scheußlich. Es ist trinkbar. Geologisch, zoologisch und botanisch ist diese Venus eine Zumutung. Was hast du gegen die milde Erde eingetauscht? Dampfende Ozeane, wankende Landmassen, glühende Wüsten, vorsintflutliche Urwälder und noch vorsintflutlichere Tiere, Wohnstätten und einen tosenden Himmel. Was zum Teufel hast du dafür bekommen? Eine Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Der Mensch ist etwas Kostbares. Lächerlich. Diese Erkenntnis ist etwas Selbstverständliches. Um sie zu bekommen, hättest du nicht 45 Millionen Kilometer durch den Weltraum hierher sausen müssen. Du hast schließlich in Oxford studiert, Mensch, und in Heidelberg. Diese Erkenntnis besitzen wir auf der Erde schon seit Jahrtausenden. Nun, lebt ihr danach. Und ihr? Die Venus zwingt uns, nach unseren Erkenntnissen zu leben. Das ist der Unterschied. Wenn wir hier einander nicht helfen, gehen wir zugrunde. Darum bist du also nicht zurückgekehrt. Darum. Du hast die Erde verraten. Ich desertierte. In eine Hölle, die ein Paradies ist. Du formulierst vortrefflich. Nur mein Beruf. Wir müssten töten, wenn wir zurück wollten. Denn helfen und töten ist bei euch dasselbe. Wir können nicht mehr töten, Wurt. Ich bin nicht unergriffen, Bonstetten, von der eigenartigen menschlichen Situation, in der ihr euch befindet. Ich muss an ein Wort Shakespeares denken. Weißt du, auch mit Shakespeare können wir hier nicht mehr viel anfangen. Wir müssen beide vernünftig sein. Wir müssen euch verstehen und ihr uns. Auch ihr seid in Gefahr. Wenn die Russen siegen, werden sie auch zu euch kommen. Wir fürchten uns nicht. Ihr seid politisch wirklich naiv. Du vergisst, dass wir die Strafkolonie der Erde sind. Die Menschheit schickt sich an, um den Besitz der schönen Zimmer und der einträglichen Grundstücke zu kämpfen. Nicht um die Abfallgrube, in die ihr uns verbannt habt. Ihr braucht uns jetzt nur, um euren Krieg durchzuführen. Aber die Erde geht uns nichts mehr an. Ihr könnt uns nicht zur Rückkehr zwingen. Ihr habt keine Macht über uns. Die Venus ist nun fürchterlicher als ihr. Wer sie auch immer betritt, fällt unter ihr Gesetz. Und es wird ihm keine andere Freiheit gewährt als die ihre. Die Freiheit zu krepieren. Die Freiheit, richtig zu leben. Auf der Erde konnten wir es nicht. Auch ich nicht. Die Erde ist zu schön, zu reich. Ihre Möglichkeiten sind zu groß. Sie verführt zur Ungleichheit. Auf ihr ist die Armut eine Schande und so ist die Erde geschändet. Nur hier ist die Armut etwas Natürliches. An unserer Nahrung und an unseren Werkzeugen klebt nur unser Schweiß. Nicht noch Ungerechtigkeit wie bei euch. Wir fürchten uns vor der Erde, Wut. Wir fürchten uns vor ihrem Überfluss, vor dem falschen Leben. Wir fürchten uns vor dem Paradies, das eine Hölle ist. Wir führen Bomben mit uns, Bonstetten. Atombomben. Wasserstoffbomben. Mit einem Kobaltmantel. Mit einem Kobaltmantel. Auf Befehl des Präsidenten. Ich war überrascht, als ich es gestern vernahm, Bonstetten. Ich glaube dir, ja. Es ist mir natürlich peinlich. Begreife. Aber wir sind in einer verzweifelten Lage. An unserem guten Willen kann nicht gezweifelt werden. Die Freiheit und die Humanität, werden sich schließlich durchsetzen. Natürlich. Wir sind einfach momentan gezwungen, scharfe Maßnahmen zu ergreifen. Selbstverständlich. Es tut mir wirklich leid, Bonstetten. Ihr setzt die Bomben ein, wenn wir euch nicht helfen. Wir müssen. Wir können euch nicht hindern. Ihr seid verloren. Viele. Andere werden entkommen. Sonst lebten wir nahe beieinander, doch nun sind die Schiffe über den ganzen Planeten versteuert. Ihr habt es geahnt? Wir waren schließlich auch einmal auf der Erde. Ich muss nun gehen. Du wirst dich erholen müssen, wenn du zurückgekehrt bist. Geh in die Schweiz, ins Engadin. Ich war auch einmal dort, vor 10 Jahren. Im letzten Sommer auf der Erde. Ich fürchte, die politische Lage... Verzeih, eure politische Lage. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du hast doch noch Familie auf der Erde, soweit ich orientiert bin. Eine Frau, 2 Söhne. Hast du ihnen eine Nachricht? Nein. Leb wohl. Stirb wohl, willst du sagen. Mein Spitalschiff wird den Bomben nicht entgehen. Bonstetten. Der Mann Irenes bringt dich zum Raumschiff. Wir setzen die Bombe natürlich nicht ein, Bonstetten. Es wäre eine sinnlose Grausamkeit. Ich gebe dir mein Wort. Ich nehme es dir nicht ab. Ich bin kein Schlechter. Aber ein Mensch von der Erde. Ich verspreche dir... Du wirst dein Versprechen brechen. Deine Mission ist gescheitert. Noch hast du Mitleid mit mir, doch wenn du auf dein Schiff zurückgekehrt bist, wird dein Mitleid verblassen und dein Misstrauen erwachen. Die Russen könnten kommen und mit uns ein Abkommen schließen, wirst du denken. Du wirst zwar wissen, dass wir die Russen behandeln würden, wie wir euch behandelt haben, aber an deinem Wissen wird ein Stäubchen Furcht kleben, dass wir uns doch vielleicht mit euren Feinden verbinden könnten. Und um dieses Stäubchens Furcht willen wirst du die Bomben abwerfen lassen, auch wenn du Unschuldige triffst. Und so werden wir sterben. Du bist mein Freund, Bonstetten. Wir haben zusammen studiert. Ich kann doch einen Freund nicht töten. Man tötet leicht, wenn man sein Opfer nicht sieht und du wirst mich nicht sterben sehen. Das sagst du, als wäre es etwas Leichtes zu sterben. Alles Natürliche ist leicht. Man muss es nur annehmen. Und das Natürlichste auf diesem Planeten ist der Tod. Er ist überall und zu jeder Zeit. Zu große Hitze, zu viel Strahlung, der Boden radioaktiv. Überall Würmer, die unter unsere Haut und in unsere Eingeweide dringen. Bakterien, die unser Blut vergiften. Viren, die unsere Zellen zerstören. Und bevor noch eure Bomben kommen, kann uns dieser Ozean verschlingen. Oder die Lava des Venusinnern uns verbrennen. Weil wir mitten im Tode leben, Wut, fürchten wir den Tod nicht mehr. Ihr seid unangreifbar in eurer Armut und in eurer Todesnähe. Das hast du wieder wunderschön gesagt. Ich bewundere euch. Geh jetzt. Ihr habt Recht und wir haben Unrecht, ich gebe es zu. Das ist lieb von dir. Eure Erkenntnisse berühren mich tief. Das ist schön von dir. Wenn ich jetzt nicht Außenminister der Freien Vereinigten Staaten der Erde wäre, würde ich bei dir bleiben. Das ist edel von dir. Aber ich kann natürlich die Erde jetzt nicht im Stich lassen. Das ist ja klar. Es ist tragisch, dass ich in dieser Hinsicht nicht frei bin. Auch gesundheitlich würde ich das Klima auf diesem Weltkörper nicht vertragen. Mein Arzt besteht darauf, dass ich Golf spiele. Täglich. Das ist ja wirklich nicht möglich. Ein Jammer. Du musst nicht traurig sein. Die Bomben werden nicht abgeworfen. Wir wollen jetzt nicht mehr darüber reden. Mein Wort. Leb wohl. Die 11. Aufnahme. Das Raumschiff Vega fliegt zur Erde zurück. Moment! Herr Präsident. Unternehmen selige Jagdgründe? Sie kann abgefeuert werden, Herr Präsident. Dann los. Die werden staunen in ihren Bunkern. Jawohl, Herr Präsident. Weiter mit dem Bericht. Ein guter alte Wood. Die 11. Aufnahme. Das Raumschiff Vega fliegt zur Erde zurück. Eure Exzellenz. Die Verhandlungen sind ergebnislos verlaufen. Oberst Kort. Dann lasse ich die Bomben abwerfen, Exzellenz. Exzellenz, müssen sich nun entscheiden. Der Präsident hat befohlen. Wenn der Präsident befohlen hat, Oberstrohr, lassen Sie die Bomben eben abwerfen. Möglichst gleichmäßig über die Venus verteilt. Bereit zum Start. Bereit zum Start. Führen Sie mich in meine Kabine, Mannerheim. Ich schnalle Sie an, Exzellenz. Bitte. Geht es so, Exzellenz? Gefesselt. Das rote Licht, Exzellenz. In 20 Sekunden starten wir. Noch 10 Sekunden. Gescheitert. Wir starten. Mannerheim. Exzellenz? Die Russen könnten kommen und mit ihnen einen Pakt schließen. Eben. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber doch möglich. Leider. Bomben bereit. Bomben bereit. Diese Möglichkeit, so unwahrscheinlich sie ist, zwingt uns, die Bomben abzuwerfen. Öffnet die Luken. Luken geöffnet. Wir müssen auf sicher gehen. Sicher, Exzellenz. Bomben abwerfen. Bomben abgeworfen. Welche Höhe haben wir? 100 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit einschalten. Höchstgeschwindigkeit eingeschaltet. Wie geht es dem Minister für außerirdische Gebiete? Er lebt auf. Dem Kriegsminister? Wieder der Alte. Auch mir geht es besser. Morgen findet ein Ministerrat statt. Die Politik geht weiter. Bomben im Ziel. Im Ziel. Die Wirkung? Unbeobachtbar. Aber wir können es uns ja denken. Mich ekelt dies alles. Diese Venus ist fürchterlich. Sind schließlich alles Verbrecher da oben. Bin sicher, dass Bonstetten sich mit den Russen verbünden wollte. War schmutziges Theater, das sie uns vorspielten. Glaube ich auch, Exzellenz. Nun sind die Bomben gefallen. Und bald werden sie auch auf der Erde fallen. Froh, dass ich einen atombombensicheren Keller habe. Von Amts wegen. Und Felien? Die hat ein Außenminister im Krieg ja immer etwas. Nur aufs Fischen werde ich verzichten müssen. Werde Klassiker lesen, am besten Thomas Sterns Eliot. Der beruhigt mich am meisten. Es gibt nichts Ungesünderes als spannende Lektüre. Da hat mir Exzellenz ein goldenes Wort geprägt. Meine Damen und Herren, in WDR 3 Bühne Radio hörten Sie Das Unternehmen der Vega von Friedrich Dürrenmatt. Es sprachen Matthias Habig, Walter Kiesler, Maximilian Wolters, Horst Christian Beckmann, Walter Richter, Peter Matitsch, Adolf Sparlinger, Wolfgang Reinbacher, Klaus-Henner Russius, Katharina Tüschen, Joachim Ernst, Kurt Fischer-Fehling, Rudolf Hofmann, Urs Bieler und andere. Die Regie hatte Hans Hausmann. Eine Produktion des Schweizer Radio DRS aus dem Jahre 1968.